Am I going to ask my biggest fan from you? The butt fry. Ask my friend on the same thing about the butt fry. Yeah. Der Bobfahrer! Er ist so groß wie ihr Fernseher! Was? Der Bobfahrer!